Kundgabe 2546. Empfangen durch Bertha Dudde am 12.11.1942. Umwälzung auf Erden. Hilferuf. Neue Erde. Keine Gewalt auf Erden vermag das Geschehen aufzuhalten oder abzuwenden, das die Menschen betreffen muss, um ihrer geistigen Entwicklung willen. Denn dem göttlichen Willen steht jeglicher Menschenwille machtlos gegenüber. Und also kommt es, wie es Gott seit Ewigkeit bestimmt hat. Und nur wer sich beuget unter dem Willen Gottes, wer alles aus seiner Hand gefasst und ergeben entgegennimmt, der wird Nutzen daraus ziehen für seine Seele. Die geistige Entwicklung geht immer weiter zurück, und die Menschen wandeln nur noch auf der Erde als Lebewesen, die ihre Funktionen verrichten, aber jegliche Verbindung mit ihrem Schöpfer gelöst haben. Sie sind nur darauf bedacht, irdische Erfolge zu sammeln, und ihre eigentliche Aufgabe, die Höherentwicklung des Geistes, lassen sie außer Acht. Sie nehmen somit die Lebenskraft unberechtigt in Anspruch, da sie diese nicht nützen, dem göttlichen Willen entsprechend, sondern damit Dinge anstreben und ausführen, die nur ein Vermehren der Materie bedeutet, die sie eigentlich überwinden sollen. Folglich muss den Menschen die Lebensmöglichkeit genommen werden, denn sie missbrauchen die ihnen gewährte Gnade der Verkörperung auf Erden. Es ist ein geistiger Tiefstand zu verzeichnen, der kaum eine Hebung erwarten lässt. Und dieser Tiefstand ist Anlass zu einer großen Umwälzung auf Erden, die sich auf alle Gebiete erstreckt. Es werden die Menschen aus ihrem gewohnten Leben gerissen und in völlig neue Verhältnisse gedrängt werden. Sie werden mit den größten Schwierigkeiten kämpfen und unsagbar leiden müssen. Und diese veränderte Lebensführung kann sich segensreich an ihnen auswirken, so sie ernsthaft darüber nachdenken und die Ursache dessen zu ergründen suchen. Doch ebenso kann alles Leid und Elend vergeblich sein, wenn der Mensch sich auflehnt und nur danach trachtet, das alte irdische Wohlleben wiederherzustellen. Dann ist diese Sendung Gottes für ihn vergeblich gewesen. Und es gibt keine weitere Möglichkeit auf Erden, seine geistige Entwicklung zu fördern. Irdische Macht aber kann nichts gegen dieses gewaltige Geschehen tun. Sie steht machtlos dem göttlichen Eingriff gegenüber und muss sich unter Gottes Willen beugen. Folglich werden alle betroffen werden, groß und klein, arm und reich. Alle werden die Vergänglichkeit des Irdischen erkennen müssen. Keiner wird sie schützen können davor, und kein Mensch wird anderswo Hilfe finden als bei Gott. Und wer irdisch in hohem Ansehen steht, der wird genauso um Hilfe rufen wie der Ärmste und Ungeachtetste auf Erden. Denn vor Gott sind alle Menschen gleich, und einen jeden sucht er durch dieses sein Eingreifen zu gewinnen für sich. Einem jeden will er den Weg weisen zu sich, und darum lässet er einen jeden in Not kommen. Er nimmt den Menschen alles, weil er sie schwach und hilflos machen will. Denn nur in der Schwäche findet er den Weg zu Gott. Und nur die Hilflosigkeit lässt ihn beten. Und nur dem Betenden kann Gott zu Hilfe kommen, weil dieser bewusst seine Hilfe begehrt. Gott kennt kein anderes Ziel, als alles sich zuzuleiten, und er wendet wahrlich die rechten Mittel an, dieses Ziel zu erreichen. Dennoch lässt er den Menschen die Freiheit, und darum wird der Erfolg nicht sehr groß sein, denn die Mehrzahl der Menschen erkennt nicht die liebende Hand Gottes, sondern sie sieht nur das Zerstörungswerk, das aber die lieblos gewordene Menschheit selbst verschuldet hat. Sie sieht nur den Verfall des Irdischen, nicht aber sich selbst als Ursache dessen. Und es wird die Erde eine kleine Weile noch bestehen, auf dass die Menschheit sich wiederfinde und zu Gott zurückkehre. Doch sie wird niemals vergehen, Sie wird alles Lebende in sich aufnehmen. Sie wird umgestaltet werden und wieder neue Lebewesen bergen. Sie wird die Menschen tragen, die der letzten Prüfung standhalten und als Gotteskinder sich das Anrecht erworben haben, die neue Erde zu beleben. Es wird die Erde eine Entwicklungsperiode beenden. Sie wird das gottferne Geistige wieder in den neuen Schöpfungswerken bergen und eine neue Erlösungsperiode nimmt ihren Anfang, wie es bestimmt ist, seit Ewigkeit. Amen.